In Worcester im US-Bundesstaat New York ist Amerika immer noch so unberührt, wie es einmal war. Deshalb wollte auch Donald Bossert unbedingt hier wohnen. Vor 2 Jahren, kurz vor dem Ende des Immobilienbooms, erfüllte der Pastor sich seinen Traum vom Eigenheim. Doch dann kam das böse Erwachen. Er hatte das Kleingedruckte in seinem Hypothekenvertrag nicht gelesen. Ich stellte fest, dass meine Ratenzahlungen plötzlich drastisch steigen konnten. Ich hatte mir eine variable Zinsbindung andrehen lassen. Die finanzielle Last war so enorm, dass wir kurz davor waren, unser Haus zu verlieren, vom Lebensstandard ganz zu schweigen. Im Netz der Renditejäger. Bossert ist kein Einzelfall. Alleine 2008 gab es in den USA mehr als 3 Millionen Zwangsvollstreckungen, weil die Hausbesitzer mit der Last ihrer Ratenzahlungen überfordert waren. Bossert und seine Frau zahlten am Ende jeden Monat $2,400 zurück. Doch dann kam der Anruf, der alles veränderte, von einer Firma namens PennyMac. Wir machten uns so große Sorgen, aber PennyMac sagte, schickt mir eure Unterlagen und dann schauen wir, was wir machen können. Und siehe da, sie haben Wort gehalten. Unser Zinssatz wurde von 8% auf 5% gesenkt. PennyMac zeigt der Regierung, wie Rettung geht, sagen viele. Die Firma kauft faule Kredite auf, die die US-Regierung von den gescheiterten Banken übernommen hat, und sie zahlt dafür nur einen Bruchteil des ursprünglichen Wertes. Deshalb kann PennyMac auch so günstige Zinssätze bieten. Pikant ist allerdings, PennyMac wurde von den ehemaligen Managern der Hypothekenbank Countrywide gegründet, die einst zahllose, hochriskante Häuserdarlehen vermittelten. Der New York Times-Reporter Eric Lipton hat diese Verstrickung aufgedeckt. PennyMac verweigert seitdem jegliche Interviews. Millionengewinne stehen auf dem Spiel. PennyMac verspricht den Investoren 20% Rendite im Jahr. Bislang kontrollierte die Firma Darlehen im Umfang von $800 Millionen. Innerhalb der nächsten 18 Monate sollen daraus 15 Milliarden werden. Die Regierung bekommt gerade mal 60 Cent von jedem Dollar, den PennyMac von den Kreditnehmern erhält. Es ist ein gewaltiges Verlustgeschäft für die Steuerzahler. Noch einmal Eric Lipton. Bei jeder Rezession gibt es Leute, die daran verdienen. Aber ja, diesmal macht die Regierung es ihnen besonders einfach, denn sie hat im Rahmen des Bankenrettungsplanes so viele Kredite aufgekauft, die sie jetzt verlustbringend weiter verscherbeln muss. PennyMac gewinnt. Auch in der Finanzmetropole New York ist der Aufstieg der ehemaligen Countrywide und jetzt PennyMac-Manager vielen ein Dorn im Auge. Anwalt Jeffrey Norton vertritt Hausbesitzer in einer Sammelklage gegen Countrywide. Diese Leute profitieren von der Krise, die sie selber angezettelt haben. Ganz so wie ein Brandstifter, der nach der Tat die verkohlten Reste aufkauft und mit Gewinn weiter verscherbelt. Hinzu kommt, noch sind die Zinsen bei PennyMac niedrig, doch in ein paar Monaten könnte es schon ganz anders aussehen, sagt Norton. Im Prinzip verläuft alles immer noch nach denselben Marktmechanismen, die uns in diese prekäre Lage gebracht haben. Es gibt keinerlei Regelung, die verhindern würde, dass so etwas nicht noch einmal passiert.